nicht geplant. Denn so war das alles nicht geplant. Überhaupt nicht so geplant. Am schönsten Tag, im schönsten Tag des Lebens. Dem schönsten Tag des Lebens. Dem schönsten Tag des Lebens.